ich was zum Trinken höre. Oh, Mensch, Hans, Karneval am Rhein, wie schön. Die Lüfte sein, ohne Ehre, wird noch manche Flasche. Ihr könnt Schibbeler, Schibbeler, bumm! Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Mäschen. Heide, Schibbeler, Schibbeler, Schibbeler, Schibbeler, bumm! Wir sind keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Tretzernäschen. Heide, Schibbeler, Schibbeler, Schibbeler, Schibbeler, bumm! Da will ich das sagen. Ja. Du kennst unseren Freund Tünnes. Ja, sicher kenne ich. Und der Freund Tünnes geht zum Doktor, um sich untersuchen zu lassen. Ja. Da sagt der Doktor, lieben Tünnes, das mit deinem Lebenswandel, das geht so nicht weiter. Oh. Wein, Weib und Gesang, das ist zu viel, das kannst du nicht. Siss. Ja, sagt der Tünnes, ja, ja. Na schön, dann lass ich doch Gesang weg. Nee, sagt der Doktor, wie ist es dann mit Wein und Weib? Ja, sagt der Tünnes, das kommt auf der Ja-Yang an. Yeah. viel Schmerzen, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ja, ja, ja, ja, ja. Weiß nicht, wie gut ich dir bin. Von der Liebe. Ach Hans, die ja. Ganze Liebe ist kaputt. Oh nee, was denn jetzt sagst? Ja, ja, pass mal auf, das ist so. Zuerst möchte man sich vor Liebe auffressen. Nee. Und nachher tut es einem leid, dass man es nicht getan hat. Ach. Thank you. habt ihr Bier gegossen, was kann denn das Klavier dafür? Ihm am Schwanz ne Dose, was ist das für ein armer Hund? Zu betören, doch nie erhörte sie den Schmied. Drum soll ich Schnaps auf, ich will Bier haben. Bier her, oder ich fall um. Bier her, oder ich fall um. Soll das Bier im Keller liegen und ich hier die Oma kriegen? Bier her, oder ich fall um. Bier her, oder ich fall um. Oh, hat das Schreck, lecker du. Aber Mimi, wer soll das? Pflicht.